Zeit die Todessaat. Doch keine Macht kann führen uns gegen den Sowjetstaat. Und rüsten sie auch noch so sehr für blutigen Profit. Es bricht sich der Gedanke Bahn, der tönt aus unserem Lied. Wir kämpfen gegen Faschismus und Krieg, wenn die Kriegstreiber doch so sehr schreien. Stark sind wir, denn wir stehen schon Millionen in unserem Reich. Der Kampf für Frieden und Fortschritt und Glück uns alle zusammenhält. Und kein Faschistengeneral kann schlagen die Völker der Welt. Uns allen Jugendmännern, Frauen, verleiht das Ziel die Kraft, den Sozialismus aufzubauen, bis wir das Werk geschafft. Für Frieden gegen Völkermord führt uns das Sowjetland. Mit allen Unterdrückten stehen wir einig Hand in Hand. Arbeiter und Bauernstaat gibt Arbeit uns und Brot. Drum schützen Werke wir und Saat, kommt jemand her in Not. Und naht mit Überfall der Feind, treten wir alle an. Und stehen zusammen fest vereint, entschlossen Mann.